ihre Verpflichtungen einhalten. Das schwere Zugunglück im brandenburgischen Senftenberg hat ein Todesopfer gefordert. Wie die Polizei bestätigte, ist ein 54-jähriger Stellwerker ums Leben gekommen. Zwei Güterzüge waren gestern Abend zusammengestoßen. Dabei entgleisten mehrere Waggons und stürzten auf das Stellwerksgebäude, in dem der Mann arbeitete. In Spanien gibt es so viele Arbeitslose wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ende Juni hatten 5,7 Millionen Menschen keinen Job. Vor allem bei den Jugendlichen ist die Lage katastrophal. Auch der Internationale Währungsfonds macht sich Sorgen. Er sieht die spanische Wirtschaft immer tiefer in die Krise rutschen. Heute war der heißeste Tag des Jahres. 36 Grad in Bad Kreuznach im Rheinland, meldete der Deutsche Wetterdienst am Nachmittag. Damit wurde der bisherige Jahreshöchstwert von 35,2 Grad aus Sachsen-Anhalt vom Mittwoch überboten. In etlichen Städten kletterte die Temperatur auf über 35 Grad. Der deutsche Hitzerekord war aber nicht in Gefahr. Er liegt bei 40,2 Grad. Hitradio Ruhr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert vom BTS Reisecenter in Lahr. Sie suchen den Ankerplatz Ihrer Urlaubsträume? Dann besuchen Sie uns im BTS Reisecenter direkt am Flughafen in Lahr. Hallo liebe Autofahrer, es geht nach wie vor nur langsam voran auf der A5 Basel Richtung Karlsruhe. Zwischen Lahr und Appenweier 6 Kilometer stockender Verkehr. In der Gegenrichtung zwischen Achern und Offenburg ein kaputter LKW in der Baustelle. 14 Kilometer Stau. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Leonberg Ost und Möhringen, 6 Kilometer stockender Verkehr. Geblitzt wird auf dem Zubringer Freiburg Nord in Richtung Innenstadt, kurz vor der Waldkircher Straße und in der Straßburger Straße in Offenburg auf Höhe der Bushaltestelle. Schönen Abend allen unterwegs, gute Fahrt! Escapes us. Sit down, relax, and enjoy the ride. The worst is yet to come. Try to understand our message, but more important is that you feel our music. Welcome. Activated. Come on, let's work. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die öden Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich schmeiß mal Rolle an und bin gut drauf. Der Charlie baut mich immer tierisch auf. Er weiß genau, auf was ich steh. Ja, Charlie schon. Und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Volle Kult. Mann, das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Licht aus. Spot an. Cool. Cool. You are being taken under our power to your destination. Schräg und voll abgefahren. Wow, total durchgedreht. On your Maximum Music Radio Station. FM. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Thank you. 1 Sender. Kick Buttowski! Showtime. Er riskiert alles. Cool, krass. Ab geht's. Kick ist alles okay? Ach, oh Mann. Ja. Wir gehen zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Keine Angst, jetzt kommt nur Werbung. So stark. Die Rollercoaster Party am 4. August in Wust. Nächster lang anstehen. Wodan und Blue Fire fahren an diesem Abend nur für uns. Die Tickets gibt's nicht zu kaufen, nur zu gewinnen. Ah, wie geil ist das denn? Täglich in der Morning Show. 25 Jahre Hitradio Ohr. Die Rollercoaster Party im Europapark am 4. August. Opa, warum halten wir hier? Mein Junge, heute hilfst du bei der Salaternte. Ich suche einen Parkplatz, du holst einen Einkaufswagen. Nur morgen bei Nettomarken-Discount. Frischer Duo Solanova-Salat, der Zweierpack für nur 89 Cent. Und Schweinefilet, 100 Gramm für nur 69 Cent. Netto-Marken-Discount. Sie suchen Spielen und Spaß, Billard, Internet-Lounge und neueste Spielautomaten? Aber bitte in gepflegtem Ambiente. Das alles bietet Magic Casino in Offenburg. Super Service, der überzeugt. Magic Casino. Spaß mit Niveau und Stil. Zweimal in Offenburg, Marlenerstraße und Werner von Siemensstraße. Magic Casino. Hoch über den Dächern von Oberkirch gibt es einen magischen Ort. Die Schauenburg. Und genau an diesem Ort befindet sich auch das Burgrestaurant.

Ja, nach dem ganzen Abend sommerlich angehaucht, natürlich auch musikalisch, ganz klar. Und meinem Freund, dem größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten, Al Bundy, dem geht's heute gar nicht gut. Er kommt später. Oh, hoffentlich ist das keine leere Versprechung. Ja. Yeah. Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Die sollen jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. Genau, the Beach Boys. Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do. Yeah, they were all yellow. Einige ins Grübeln, ha? Beach Boys und Coldplay. Das ist Summertime. Sommer macht einfach Spaß. Heute scheint die Sonne wieder wie gemalt. Skateboard, City Surfen, alles okay. Bei uns am Baggersee, alles im Lot. Nur mit zwei. Machen das Programm, das euch gefällt. Das ist schon was. We'll be right back. Jahr 19.27 Uhr. Willkommen, Nachtschwärmer, hier geht's ins Wochenende. Mann, ist es ein Tag, ein Freitag. Friday's here, people. Friday night is... Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. Friday Spezial. Damit grüße ich den Alex Buchwald und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Der Unglaublichste ist wieder da. Darf ich vorstellen, Charlie? Ist das die Möglichkeit? Oh. Wow, that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total bei Hit Radio. Oh. Einfach

Einlass ab 22 Uhr. Nachtschwärmer, okay. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. DJ Rock Out. Rock Out. Marquis Don. You raise a box. Masina. Get yourself involved. Und das ist der offizielle Song zu Hot Summer Nights. Habt ihr die Gruppe erkannt, Nachtschema? Das ist Rio, die sind heute Abend im Codex. Und der ganz neuen Top von denen bringe ich noch später. No tenemos mucho tiempo. Vamos, bolero. Dann bück dich auf um 19.57 Uhr. Ja, wir haben eine 80er, 90er Spezialnachtschwimmer. Und ich bin ja happy ohne Ende mit meinen Damenschuhverkäufer immer noch nicht hier. Das ist ja ganz toll. Weg mit der Langeweile. Ab geht's. Auf geht's. Mit der Antenne. Einfach näher dran. 1, 2, 3. Bass! Just Ja, kennen wir ja die Couch Disco Band. Und da hat der Mike einen Freestyle draus gemacht. Dankeschön an den Mike. Hey Kollege, kannst du noch ein bisschen Hip-Hop spielen, ne? Oh oh. Ich flippe gleich aus. Ich flippe gleich total aus. Das ist der Power ins Wochenende. Sound der 90er. 90er. Wer kann sich noch daran erinnern, ha? Das waren einige Hämmer aus den 90ern. Ja! 20:07 Uhr, willkommen Nachtschwärmer. This is the Minimix. There are stars, there are superstars, there are legends. In Fahrt. Die soll doch jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. Juhu!

Itzy Stardust, Rata an Luis. Und jeder, der mit Sonnenbrille kommt bis 24 Uhr, hat 10 Euro Freiverzehr. Heute Freitag. Und ab 23 Uhr live hier wieder, ganz klar. Das wisst ihr ja schon. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, dritter Tag, Hot Summer Nights. Es sind da Gaga Glamas, die Gaga Tribute Show, Alex C., DJ Novus von Griff Coverage und ich. Ich bin auch da im kleinen Club im Black Forest. Da gibt's eine Ü25-Party von mir, Nachtschwärmer. Und da läuft alles auch mal Fox, ganz klar. Außerdem ist parallel morgen eine Minirock-Party. Wer ein Minirock kommt, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Codex Club in Aachen. Mega Beach Deko, Beach Girls, Free Candies, Outdoor Pool Area, Walk Acts, Raucherbereiche In- und Outdoor. Alles klar im Codex, heute und morgen. Oh. Ich kämpfe für mein Recht, Party. Ich kämpfe für mein Recht, Partys zu feiern. Ah, der gehörte Blitz persönlich. Was soll der Scheiß? Was wir so noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus. Quand c'est fini, alors on danse. It's Party Time! Party! Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Dum, dum, dum, dum. Der fantastische Freitag. Ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata, tacata, bro. Ja, tacata, der Sommerhit. 20:27 Uhr. Hier geht es am Wochenende nachts mal volle Kanne. Oh, Mann. Sau, es ist, Sohn brennt, ein Frischzapf, den machst im Radio, da macht's erst dann Spaß. Right, right, turn off the lights, we gonna lose our minds tonight, what's the dealio? I love when it's all too much, 5 a.m., turn the radio up, where's the rock and roll? Fall nur speziell an. Pink und Culture Club. Wow! Wow, was für ein geiles Programm, ey! Wenn es uns nur nicht wehtun würde. Showtime! Wer so viel Power hat, will mehr als snacken. Oh Mann, ja, das ist scharf. Ja, das ist cool. Das ist mein Lieblingsprogramm. Diesen Sender werde ich heute Abend nicht mehr abschalten. Ich bin gelähmt von der Sendung. Das ist eine Zumutung. Sie finde Christi, ja? The Bangles. Money Monday. Die doofe Witze-Ecke. Wir befinden uns im Hort der Natur, im Kinzigtal, wieder mal, und zwar in Biberach auf einem Bauernhof. Voller Vergnügen stellt der Hahn seinen Hennen auf dem Bauernhof nach. Eine der Hennen scheint seine Favoritin zu sein, immer wieder zupft er ihr eine Feder aus. Was soll das, wehrt sich die gerupfte Henne. Du bist meine Lieblingshenne, erklärt der Hahn. Dich will ich nackt. Okay, okay, danke. Kannibalen, einen Rollstuhlfahrer. Ganz klar, Essen auf Rädern. Genau. Und einen auf, wie nennen Sie einen auf Rollschuhen? Ja, das ist ein Rollbraten für die. Ja, genau. Danke schön. Ja, langsam kriege ich Entzugserscheinungen nachts, wenn man mein Freund Al ist immer noch nicht da. Ja, was ist denn heute? Absolut powermäßig. Oh, na schon mal, jetzt habe ich was hier. I radio. Summertime Spezial. Spezial. The hottest beats in the mix. Yankee Mashup Volume 3. We'll be right back.

Die Gaga Glamas, die Lady Gaga Tribute Show, Alex C., Alex Christensen, sind da. DJ Novus von Groove Coverage, der legt auf. Und ich lege auch auf, und zwar im kleinen Club. Da steigt eine Ü25-Party. Und zwar nur bei mir, Nachtschwärmer, im kleinen Club. Ist das okay? Codex Club in Aachen. Da lass auch mal einen Fox und Freestyle und so weiter. Einlass 22 Uhr bis 5 Uhr früh. Mega Beach Disc, Deco, Beach Girls, Free Candies, Outdoor Pool Area, Chill Out, Walk Acts, Gogos ohne Ende, Raucherbereiche, In- und Outdoor. Also Nachtschwärmer, auf nach Aachen, klar! Hier ist Ihr Radiopsychiater. Nicht schon wieder! Moment, was? Sie haben richtig gewählt. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Tonight's Entertainment is being brought to you by a DJ who is more than the proverbial newt. Das ist ja unglaublich! Und ja, es ist jetzt Rio Spezial, die Gruppe, die heute auftritt. Jetzt bin ich beruhigt nach Schwimmer. Es ja. Im Hintergrund läuft immer noch Rio. Al, was ist los heute? Hat dir das Wetter und die Wärme zu schaffen gemacht, hä? Ach, ich sag dir was. Füße und dass wir wieder warmes Wetter haben, sind eine tödliche Kombination. Das glaube ich. Ja. Girl, I can feel it coming in the air tonight, and it feels alright. My baby, keep moving on, and do it till I break the dawn. So come on, get it on, and on tonight, won't you feel sunshine? Oh. ich glaube fast, sie gehen mehr ab als DJ Antoine, der neulich im Codex war. Ja. Rio. So, LM. We love ya. Comes out of the ocean. Wir wollten ja heute Abend mit deiner Tochter auch ins Codex, oder? Oh, so eine Scheiße. Wieso? Da findet doch schon mal Mitternachtswahnsinnsausverkauf statt. Das heißt, falls ich einen mache. Ja, eben. Where we pray that they straight away. So, Dankeschön, das war ein kleines Rio-Spezial. Gut, dann sind wir ja vollzählig. Mein Freund ist da. Dann kannst du ja, kann ja nichts mehr schief gehen. Ne? Du siehst geschafft aus. Ja, du, ich war im Stau gestanden und so weiter. Aber ich brauche dich jetzt nicht. Du kannst jetzt Pause machen. Sorry, komm, jetzt reicht's. Mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer. Hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Aber hey. Also, wer macht mit? Der Bundy-Kampfruf. Los. Sorry, komm. Was ist denn? Brothers and sisters. What's going on? Al Bundy. Is in the house. Jetzt der Bundy-Kampfruf. Listen what I say, oh. I got your hey, oh. Now listen what I say. Really can't go to the well once more time to decide on when it's killing me.

to go back in time. Ja, das war einer, oder ist einer der vielen Remixe, die es von Back in Time gerade gibt. Aber es müssen wir ein bisschen sommerlich werden hier, hä? Oh, ist ja echt die Härte. How do you do, ladies and gentlemen? Oh, Kacke. An, laut, stark, ganz toll, wenn Sie wollen. Schalten Sie Ihr Radio auf Hitradio Ohr.

Hitradio Ohr lädt ein zu der Sommerstrand-Location Boot in Gengenbach. Direkt an der Kinzigbrücke, Parkplatz Flößermuseum. Genießen Sie spannende Weine und leckere Cocktailklassiker im Sand- und Liegestuhl. Samstags mit wechselnden DJs für eine sommerlich entspannte Atmosphäre. Kinzigboot vom 25. Juli bis 28. August. Montags bis samstags von 18 bis 23 Uhr. Sonntags schon ab 11 Uhr. Weitere Informationen unter hitradioohr.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, gestern war schon der erste Tag der Hot Summer Nights. Heute ist der zweite Tag. Hot Summer Nights. Und gestern ging schon einiges ab. Man sieht es in den Bildern. Heute ist der Hauptact Rio. Bekannt auf Viva MTV Rotation, läuft rauf und runter. Aber das ist nicht alles nach Drammer, es ist noch da Big Brother Klaus, Itzy Stardust, Radran Lewis. Und jeder, der mit Sonnenbrille bis 24 Uhr kommt, hat 10 Euro Freiverzehr. Ja, wie finde ich das? Club in Aachen. Dann kommt der dritte Tag der Hot Summer Nights. Da ist da die Gaga Glamours, Lady Gaga Tibucho, Alex C., DJ Novus von Groove Coverage und Charlie 2000. Ja, das bin ja ich, Nachtschwärmer. Ja, genau. Und zwar im kleinen Club, der heißt Black Forest, da ist eine Ü25-Party mit mir. Von Anfang bis zum Schluss. Ü25 heißt, da läuft auch mal Fox oder Freestyle und so weiter. Rock läuft auch. Reggae, das Übliche. Bei mir zumindest. Morgen ist Mini-Rock-Party parallel. 10 Euro Freiverzehr, wer mit Mini-Rock kommt. Und im ganzen Club, auf dem ganzen Areal, Mega Beach Deco, Beach Girls, Free Candies, Outdoor Pool Area, Chill Out, Walk Acts, Raucherbereiche In- und Outdoor. Ja! Ja, was sagt man dazu? Super! Und das alles im Codex. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Und das ist der Song zur speziell hergestellt zu den Hot Summer Nights. Ich versteh kein Wort mehr. Sommer ist langweilig. Du hast falsch gedacht. Sonne, Spaß und Partys ohne Ende ist da. Der Action-Sommer. Der Action-Sommer in ein geballtes Paket Action. Gänsehaut im Hochsommer. Sundays, holidays, vacation time. We must be ready every day. Wahnsinn, Adele und Survivor. Mama, Maria, Mama. 20:35 Uhr, Mama Maria. Ja, das sage ich auch. Mein Freund Al hat schon das erste Sixpack leer. Ja, das kann ja noch heiter werden. Die doofe Witze-Ecke. Wir sind wieder im Hort der Natur im Kinzigtal. Hallo Kinzigtal. Geht eine Frau zum Bauern, hat so einen Hofverkauf, ja? Ich hätte gern 10 Eier, antwortet der Bauer. Ich auch. Der war schlecht drauf, hä? Mama Maria, ja. Ist schon ein paar Jahre her, Nachtschwärmer. Da hat ein Bauer im Kinzigtal, der hat so mehrere Kühe gehabt, eine Melkmaschine bekommen. Das war in den 60ern ja wirklich eine Sensation. Seine Frau ist nicht zu Hause und so probiert er sie an sich aus. Er stülpt den einen Abzugstutzen über sein bestes Stück und drückt den Startknopf. Es dauert nicht lange schon. Tut's weh. Leider kann er den Stutzen nicht wieder entfernen. Er hat's probiert, gezogen, ohne Ende hat's noch mehr weh getan. In der Bedienungsanleitung steht auch nichts. Feuerwehr angerufen, die kommen vorbei, bringen das auch nicht weg. Rufen Sie die Herstellerfirma an und die geben folgende Auskunft. Machen Sie sich keine Sorgen. Das löst sich automatisch nach 3 Litern. Der Arme, da kommt nur noch Heißluft. Mama Maria! Da was passiert ja nicht nur im Kinzigtal. Ganz klar, dankeschön. You just put the needle on a really unique record album. It was a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Yo. 1, 2, 3, 4, wop, bada, wop, wop, bada, boom. Yo, lo, lo. Thank you. Super, Italo Spezialo. 21.44 Uhr. Schauen wir mal bei den Mails rein. Benny Mai. Ja, mein Gott, gibt's dich auch noch, schreibt er hier. Er hat mich früher bei meinem früheren Sender gehört. Da war er 18, 19, jetzt ist er 34. Woher bist du, Benny? Grüß, schreib mal zurück. Und der Daniel Wächter aus Karlsruhe, Durlach. Ich grüße alle Durlacher, alle, die auch im Garten schwitzen und grüllen. Grüße an den Jörg aus Landau. Spiel etwas Italo, das geschieht gerade. Schlag voll. Wir machen nachher nochmal weiter mit Italo-Spezial, weil jetzt ist nämlich Zeit für die Werbung wieder. Und ich bin wieder in direkten Verhandlungen mit dem Freund Al Bundy. Wir kennen den ja, den größten Damenschuhverkäufer, den die Welt je gesehen hat. Und ich möchte ja, dass seine Tochter mit mir ausgehen. Al, wie sieht's jetzt aus? Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Ach komm, Al. Der ist knallhart, wenn es um Kelly geht. Aber ich krieg ihn noch. Genau an dieser Stelle machen wir nachher weiter, Nachtschwärmer. Wir blenden uns jetzt aus und erwarten Sie in wenigen Minuten zu einer weiteren Folge von Charlie 2000. Macht Langeweile krank? Und wenn ja, wann gibt es endlich eine Salbe gegen diese Welle? Und das war's jetzt wirklich. Abblenden! So, Müller, Sie haben sich als Testpilot beworben. Dann klettern Sie mal in das Kanonenrohr und wir schauen, wie weit das Ding fliegt. Es gibt bessere Jobs als diesen. RP-Personal hat die ultimativen Jobangebote. Abwechslungsreich und richtig gut bezahlt. RP-Personal in Offenburg seit 25 Jahren. Denn Ihr Erfolg ist unser Ziel. rp-personal.de. Diesela kehrt zurück. Unser Dankeschön an 40.000 Hörer. 40.000 Liter Sprit. Hallo, ich komme wieder ab September hier bei Hitradio Ohr. Mua, eure Diesela. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Früher, in der Steinzeit, gab es nur eine Sonnenschutzvariante. Ab in die Höhle. Heutzutage ist das etwas anders. Denn bei Rollladen Link finden Sie eine breite Palette von Sonnenschutztechniken von Varema. Rollladen Link, der Experte für Sonnenschutz, Insektenschutz und Reparaturen. www.rollladen-link.de. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Die Rollercoaster Party am 4. August in Hust. Nächster lang anstehen. Wodan und Blue Fire fahren an diesem Abend nur für uns. Die Tickets gibt's nicht zu kaufen, nur zu gewinnen. Ah, wie geil ist das denn? Täglich in der Morning Show. 25 Jahre Hitradio Ohr. Die Rollercoaster Party im Europapark am 4. August. Heute Nacht noch nichts vor? Klickmi.de und die Nacht ist gerettet. Klick-me.de. Ich packe in meine Küche einen Mampfgarer, eine Illusion, ein Geschirr. Planen Sie Ihre neue Küche mit Mampfgarer bei Küchenatelier Eschbach und Edmonds in Lahr, Schwarzwaldstraße 93. Küchen ganz persönlich. Einkaufen direkt beim Erzeuger. Knackige Äpfel, feine Liköre, edle Obstbrände und vieles mehr. Alles direkt in Armbrusters Hoflädele, dem Obst- und Ferienhof in Gengenbach-Reichenbach. Wir sind montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr für Sie da. Oder unter hoflädele.de. Schauen Sie doch einfach bei uns rein. Holen Sie sich nur das Beste auf Ihren Grill. 5-Sterne-Spezialitäten von Ihrer Metzgerei Martin Meier in Sasbach-Walden. Grilltipps gibt's bei uns im Geschäft und die richtigen Grillrezepte unter www.3xm-metzgerei.de. Metzgerei Martin Meier in Sasbach-Walden. 5 Sterne für Genießer. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute geht's rund im Codex. Das ist nämlich der zweite Tag der Hot Summer Nights. Also der Haupt- und Überhammer ist ja Rio. Bekannt durch Viva MTV in den Charts ganz dick drin. Die treten heute live auf. Außerdem ist da Big Brother Klaus, Itzy Stardust, Rotter und Luis. Und jeder, der mit Sonnenbrille heute kommt, hat 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Ja, hoi! Genau. Codex Club in Aachen. Halt dich zurück. Und dann geht's ja weiter morgen, Samstag, der dritte Tag der Hot Summer Nights. Da ist da als Stars Alex C., Alex Christensen, die Gaga Glamas, die Lady Gaga Tribute Show, DJ Novus von Groove Coverage und ich bin da im kleinen Club Black Forest mit einer Ü25 Party. Einlass 22 Uhr. Absoluten Beach Party Hot Summer Night. Friday's here, people. Friday night is Wasserkontrolle. It's Friday. Das ist Italo-Spezial Nachtschwärmer. Eine Minute vor 22 Uhr. Dankeschön, das war unser Italo-Spezial. Oh, und bei mir geht's wieder rund nach Schwärmer. Mit Bandis. Vor allem sein Sohn, der Bud. Er kennt Bud Bundy? Der Junge mit der Gummifreundin. Ja, er hat Probleme, eine Freundin zu bekommen. Deswegen ist ein bisschen ein Problem insgesamt mit ihm. Ha? Bud, was meinst du? Ist es da ein Wunder, dass ich die Zuneigung lockerer Barfrauen suche und mir Pornofilme reinziehe? Nein. Nein, das ist kein Wunder, Bud. Aber wie kann ich dir da helfen? Klar, du verschaffst mir eine Frau, die nicht Nein sagt. Das wäre für mich sogar schwer. Sau heiß ist, Sohn brennt, ein Frischzapfte Mast im Radio, da macht's erst einen Spaß. I just want to stay.

einer guten halben Stunde schaltet er um. Live vom Codex kommt dann die Übertragung über Hitradio und ja, ganz klar. Also, Einladung ergeht nach Drammer. Beste, angesagteste Party des Jahres. It's party time. Let's party! Ja, 22.27 Uhr. Ich bin in heißen Diskussion mit meinem Freund Al wegen seinem Sohn, der Bud Bundy. Also ich würde sagen, Al, du hast ihn falsch erzogen, da bist aber du schuldig. Der hat ein Problem. Und deswegen müssen wir was tun. Oder Bud, was meinst du? Ich werde sicher auch mal Schuhe verkaufen. Bloß nicht. Bloß nicht. Al, was meinst du dazu? Das ist doch kein... Da müssen wir was tun, Al. Huh? Was ist dir wichtiger? Liebe oder Geld? Na Geld, damit kann man Liebe kaufen. Das ist mein Freund Al, wie er lebt und lebt. Huh? Und der hat echt einen Schaden. Ich hab Miss Piggy nackt gesehen. Gut drauf, jeden Freitagabend bei Hitradio Ohr. Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you strong. Electric Lady, Snap. Und Kelly Clarkson. Hallo, Langschwärmer. Die doofe Witze-Ecke. Oh, baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Now, here comes the music. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new values. Please, would you mind saying that again? This is a journey into sound. Back in the club, how you kids used to laugh at that song. Oh my gosh, the music just turns me on. When all is ready, I throw this switch. Eins, zwei, drei, vier. Okay, die doofe Witze-Ecke. Leider muss ich da rein jetzt. Schade, ja. Der Vater steht am Sonntagmorgen im Bademantel im Badezimmer. und hat eine wunderbare Morgenlatte. Da kommt sein 5-jähriger Sohn herein und starrt den Vater an. Du Papa, was hast du denn da? Fragt der Kleine. Sagt der Vater, ja, weißt du, das ist ein Zirkuszelt. Geh schnell zur Mutti und sag ihr, dass die Vorstellung in 10 Minuten anfangen kann. Nach 5 Minuten kommt der Junior wieder zurück und sagt, Mutti hat gesagt, der Clown habe Nasenbluten. Meint der Vater, dann geh mal zur Mutti und sag ihr, der Clown soll die Vorstellung abblasen. Ja, genau. Abblasen. Die letzten Worte des Sportlehrers. Alle Speere zu mir. Jetzt geht es rund, sagte der Papagei und sprang in den Ventilator. Dankeschön, das reicht. Hallo. Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Seid ihr mit mir down? Mit dem Sound aus Hamburg City, dem die Leute vertrauen. Bei dem die Ladies alle schüllen, den Typen so vermitteln. Wenn sie stehen, sich nicht bewegen, sind sie derbe schief gewegelt. Mit ner Windel um den Kopf stehen die Typen dann im Club. Gucken spastisch aus der Wäsche, wie gekaut und ausgespuckt. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Mala? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Mensch, denkst du wirklich, du holst dir ähnlich, wenn ich noch Platten mach, denn das, wo das bleibt angesagt. Zieh der Style in Deck und lauf auf keinen von beider weg. Der Style aus Hamburg Beach, der ist das, was du hörst, mein Freund, heißt Hit. Die Ärsche gibt's im Videoclip. Ich sag, ihr braucht nicht sauer sein, wie der Zorn seht, hört genauer rein. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn alle? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Und oh, was gehen die Leute ab? Und oh, was macht der Typ mir weg? Ich bring ihm wieder Tanzen bei und rauch da auch noch Pflanzen bei. Ihr wisst das bei dem ganzen Reich, Kindern in den Ranzen spei. Doch das ist nicht so wesentlich, wie ob ich dich vom Tresen krieg. Weil krieg ich dich nicht, geht es nicht. Doch hab ich dich, beweg ich dich. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Mann? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Wir brauchen Bass, das haben wir doch. Ja, ich frag dich, wie sieht das denn aus? Bass. Offen alle Rasten aus, ey, kein Ding, Digga, das Ding hat Swing. Von Kingstyle Kicker, die Kingstyle Swing. Beweg dich schon, mach mit, komm her. Wer einmal Blut leckt, will noch mehr. Und das Ass hat Laster, Bauer und Zaster. Bass von Kasper, nein, deiner Asbach, meiner Neo. Komm frisch wie ein Penadeo. Oder frisch wie ein Bibi Poops. Das geht raus an alle Crews. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Wir brauchen Bass. Seid ihr down? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr da? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr da? Ihr kauft Platten, ich nehm sie für euch auf. Wenn ihr euch meine Platte gut seid sicher, da ist das drauf. Worauf ihr wartet schon seit Jahren und ihr startet eure Karren nur mit der Befehl. Einfach nur geil, ha? Cameo und das Bo. Ja. Immer freitags ab 19 Uhr bis 23 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Radio. Welcher Idiot hat sich das ausgedacht? Charlie, so nicht. Also Charlie, du solltest jetzt nicht durchdrehen. Dann nicht verraten sein Geheimnis. Was meinen Sie jetzt, sein Toupet oder die Tatsache, dass er schwarze Strapse trägt? Ja! Richie Enrique Iglesias. Absolute Spitze. Oh, wir haben kurz vor 10:45. Mama Mia, wie die Zeit vergeht nach Sperma. Okay, die Show ist vorbei. Noch lange nicht. Jetzt kommt noch die Zugabe. Scheiße, ich bin noch nicht mal halb besoffen. Hey, DJ! Was korrekt und Desno-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke! How low can you go? Ihr müden Säcke!

sind da und noch 20 andere DJs, die ich gar nicht hier erwähnen kann, von der Zeit her. Jeder, der mit Sonnenbrille kommt, heute 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Das geht sowas von ab nach Schwärmer. Mega Beach Disc Deko Ration, Beach Girls und so weiter. Outdoor Pool Area, eine ganz große mit Liegestühlen und so weiter. Also echt sowas von geil nach Schwärmer. Wahnsinn! Codex Club in Aachen. Wow! Morgen geht's weiter. Dritter Tag, Hot Summer Night, Hot Summer Nights. Alex Christensen, Gaga Glamas, DJ Novus, Groove Coverage und ich bin auch anwesend. Ich lege nämlich auf im kleinen Club eine Ü25-Party. Gibt das Ü25? Das heißt, da läuft auch Fox, Freestyle, Rock natürlich. Italo, wie sich's gehört nach Drummer. Okay? Also, lasst euch sehen. Woo! Beste angesagteste Party des Jahres. It's party time. And when it's cold outside, you get that phone call, I wanna make up. Yeah, yeah. Yeah, it's summertime, party time. Okay. And when it's cold outside, you get that phone call, I wanna make up. There's no way. We on a house trip. Serving up the hottest beats. The hottest beats. In the mix. Yankees mashup volume 3. Hier wieder L. Schufa-Koffer, was ist denn? Charlie! Charlie! Charlie! Oh nein! Oh nein! Immer wenn er so kommt, dann ist er hacke dicht wieder. L, was gibt's? Hallo Sumpfralle! Ja! Ja, genau, beneidet mich! Das ist meine Frau, das sind meine Kinder und ich verkaufe Damenschuhe. Ja! Wen interessiert? Showtime! Noch steiler! Oh mein Gott! Noch schneller! Jetzt kommt! Oh, oh Mann! Geballte Ladung Power. Sympathisch. Gut. Was ist das? We'll be right back. Dr. Dre und Queen. Ganz selten. Mir helfen keine üblichen Mittel. Schwester? Keine Ahnung, was daran so toll sein soll. Himmlische Zeiten, Verdachtsschwärmer. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hand, put my lipstick on, in a glass of purple dye. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause you made your perfect day. So hold. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Yeah, and the boss, Bruce Springsteen on Lady Gaga. Don't be a drag, just be a queen, whether you're broke or evergreen. You're black, white, beige, Chola descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this no way. No matter gay, straight, bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby. Allen schönen Dank fürs Zuhören. Bitte besuch mich auf meinen Seiten bei Wer kennt wen, Charlie 2000. Geschrieben mit Buchstaben und Zahlen und Facebook nur mit Buchstaben geschrieben. Also ehrlich, affengeil, ha? Ladies and Gentlemen, Hit Radio Ruhr. abnicken, ha? Aha, und Nickelback. Und meine letzten Sekunden brechen an. Allen ein schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Bis nächsten Freitag oder bis morgen im Codex. Studio Moritz Einzel. Zur Stunde läuft die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London. Sie ist der Startschuss für 17 erfolgreiche Tage, die über 10.000 Athleten in der britischen Hauptstadt erleben wollen. Gestaltet wird die Feier von Regisseur Danny Boyle. Er sagte: Whatever comes our way, comes our way. Also was passiert, passiert. Die Show heute Abend ist ja live. Alles geht nur einmal. Ich werde sowas auch nicht nochmal machen, aber es ist gut, dieses Mal beteiligt zu sein. I'll never do one again, but it is extraordinary to be involved in it. Unter den Augen von Milliarden Sportfans in aller Welt wird demnächst das olympische Feuer entzündet. Durch wen? Das ist aber noch streng geheim. Im Skandal um manipulierte Organspenden an der Göttinger Uniklinik gibt es eine neue Entwicklung. Gegen die zwei verdächtigten Ärzte wird nun auch wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Wenn die Mediziner ihre Patienten mit manipulierten Daten auf der Warteliste für Spenderlebern nach oben gemogelt hätten, seien dadurch möglicherweise andere Kranke gestorben. Das sagte der Göttinger Staatsanwalt Buick. In Syrien ist die Millionenmetropole Aleppo zur Frontstadt geworden. Die Aufständischen rüsten sich für eine Entscheidungsschlacht gegen das angreifende Militär. Medienberichten zufolge soll die Türkei gemeinsam mit Saudi-Arabien und Katar ein geheimes Hauptquartier für syrische Rebellen eingerichtet haben. Die Basis befinde sich in der Nähe von Incirlik, etwa 100 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Dort leiste Ankara ihnen Hilfe im Kampf gegen Präsident Bashar Assad. Regimegegner würden hier ausgebildet, bewaffnet und logistisch unterstützt, hieß es.